Seine Haare waren rot, oder vielleicht waren sie schwarz. Seine Augen waren blau, oder vielleicht waren sie schwarz. Ich weiß nicht mehr, er ist so weit, er ist so weit. Thank you.